Ich möchte an ein Wort anknüpfen, das der Herr Reichskanzler vor kurzem zu mir sprach. Wir wollen einen Rundfunk aufziehen, wie ihn die Welt noch nicht hörte. Wir sind stolz und glücklich, dass wir der großen Aufgabe gewürdigt werden, an diesem großen Werke mitzuwirken. Wir sind bereit, an unserer Stelle nach besten Kräften und nach bestem Können die Worte des Führers in die Tat umzusetzen.